Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur Februar-Ausgabe von Pressing. In der Erstausstrahlung am 1. Februar ab 20 Uhr auf den Antennenfrequenzen des Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz oder über den Kabelanschluss 107,45 im Rhein-Neckar-Raum. Ja, den Livestream findet ihr bei den meisten Streaming-Anbietern oder vom Player auf der Homepage des Bermudafunk www.bermudafunk.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zur heutigen Sendung und dem Bermudafunk sowie die Mediathek, in der ihr alle Sendungen, also auch diese, 7 Tage nach Ausstrahlung nachhören könnt. Ja, und abschließend noch der Hinweis: ist heute nicht der 1.2., dann läuft die Sendung in der Wiederholung. Ja, Mikrofon heute Michael. Und damit kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Sendung. Ja, am Freitag, 4.2., beginnen die 24. Olympischen Winterspiele in Peking, beziehungsweise Yangqing und Zhangjiakou. Ja, angefangen bei der Nominierung von Peking als Austragungsort. Ja, die Wahl musste zweimal durchgeführt werden und bei der zweiten schriftlichen Abstimmung, die aufgrund technischer Probleme notwendig geworden war, fehlten dann 4 Stimmabgaben und Peking setzte sich dann auch zufällig mit genau 4 Stimmen Mehrheit gegenüber Kasachstan durch. Ja, das reichte dann aus, dass Peking als erstes Land nach den Sommerspielen 2008 auch olympische Winterspiele durchführen kann. Dass China im Gegensatz zu Kasachstan kein Wintersportland ist, interessiert beim potenziellen Markt an Wintersportartikeln beim IOC natürlich niemand. Im Gegensatz zu Kasachstan konnte China wohl auch mit politischer Stabilität bei den Entscheidern punkten. Ja, wobei diese Stabilität mit nicht vorhandener Pressefreiheit, Menschenrechtsverletzungen bis hin zu ethnischen Genoziden reicht. Ja, und über diesen Punkt hatte ich mich im Vorfeld mit Hanno Schittler von der Gesellschaft für bedrohte Völker unterhalten. Ja, 2022, Fußball-WM in Katar, Olympische Spiele in China. Ja, beides Länder, in denen Menschenrechte nicht sonderlich hoch angesehen sind. Ja, Hanno Schittler als Referent für Genozidprävention und Schutzverantwortung kommen einem wahrscheinlich zunächst mal unterdrückte Bevölkerungsgruppen in China in den Sinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nichts Neues und auch schon seit Jahrzehnten bekannt, dass die chinesische Regierung Gruppen und Gemeinschaften wie Tibeter, Uiguren, Mongolen verfolgt, ihre Rechte einschränkt, Aktivisten aus diesen Gruppen sehr stark verfolgt, sodass viele gezwungen waren zu fliehen, wenn sie es konnten. Und trotzdem hat eben das Internationale Olympische Komitee 2015 entschieden, die Spiele nach China zu geben, obwohl schon da klar war, die Menschenrechtslage ist sehr, sehr schlecht. Aber das hat das IOC nicht geschürt. Das war dem IOC egal. Ja, das IOC hat ja eigentlich auch in der Olympiakarte den Passus dringend, dass eine Verständigung der Völker stattfinden soll. Da sieht man nicht viel davon. Nee, die chinesische Regierung hat kein Interesse daran, dass die Völker, die es innerhalb von China gibt, das sind ja offiziell 56 inklusive der Han-Mehrheit, dass die gut miteinander leben können. Also gerade diejenigen, die sich schon vor 10, 15 Jahren dafür eingesetzt haben, dass die Lage der Uiguren sich bessert. Wenn das selber Uiguren waren, dann sind sie vor allen Dingen ins Gefängnis gekommen oder mussten fliehen. Also die chinesische Regierung hat auch gar kein großes Interesse an einem Dialog zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Sie wird auch jetzt 2022 in etwas weniger als 4 Wochen versuchen, es so darzustellen, als seien alle Völker, die es in China gibt, als würden die in Harmonie miteinander leben, aber es ist eine Harmonie, die nach den Maßstäben bzw. den Vorgaben der kommunistischen Partei erzeugt wird. Das bedeutet eben auch, dass tibetische Mönche und Nonnen regelmäßig gefoltert werden, dass tibetische Klöster zerstört werden, dass es keine Fotos des Dalai Lama, der in Indien im Exil lebt, in Tibet geben darf. Die Leute dürfen das nicht in ihren Häusern haben. Das bedeutet, dass viele Uigurinnen und Uiguren seit Jahren in Umerziehungslagern sind oder waren, Zwangsarbeit leisten müssen, dass Kinder von ihren Familien getrennt wurden. Und das alles widerspricht doch sehr den Idealen der Olympischen Charta. Aber das scheint dem IOC-Chef Thomas Bach herzlich egal zu sein. Ja, Thomas Bach nimmt da immer manchmal sehr schlechte Rolle ein. Ich habe bis jetzt wenig gehört von ihm, dass er Menschenrechte ansprechen würde. Absolut. Also Thomas Bach hat auch eine interessante Entwicklung zurückgelegt. Jetzt sagt er seit mehreren Jahren, ja, Sport und Politik, das muss man voneinander trennen. Das Internationale Olympische Komitee sei auch keine Weltregierung, könne nicht die Probleme lösen, die Staaten miteinander lösen müssen. Das klingt erstmal sozusagen ganz beschwichtigend, aber man muss sich vor Augen führen und darf einfach nicht vergessen, dass Thomas Bach vor den Olympischen Sommerspielen, die ja 2008 auch in China stattgefunden haben, gesagt hat, diese Spiele werden zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage führen. Das heißt, er hat das Thema, er hat da etwas zu gesagt. Und seit ein paar Jahren sagt er gar nichts mehr zum Thema Menschenrechte. Er hat stattdessen 2013 dem immer noch Staatschef und Regierungschef Xi Jinping den Olympischen Orden verliehen. Obwohl schon damals bekannt war, dass Xi Jinping als Anführer der Kommunistischen Partei Anführer der Organisation ist, die Menschenrechte in China eben mit Füßen tritt. Aber das ist ihm alles egal. Ich glaube, Herrn Bach ist vor allen Dingen wichtig, dass die Fernsehrechte in Milliardenhöhe vergeben werden, dass Sponsoren nach China kommen, um sich dort den Markt zu erschließen, darunter auch das Münchner Allianzunternehmen. Und so reden wir eben nicht nur von dem Schweigen von Thomas Bach, wenn es um Menschenrechte geht, sondern vom Schweigen auch von Sponsoren, wie zum Beispiel dem Allianzkonzern. Das sind alles Konzerne, auch Airbnb, Coca-Cola. Auf den Webseiten kann man alle schönen Dinge über Menschenrechte lesen und darüber, was sie für Menschenrechte tun. Aber wenn es darum geht, Stellung zu beziehen, zum Beispiel, wie jetzt die Menschenrechtslage in China aussieht, dann gibt es eben dieses kollektive Schweigen. Und das ist ein weiterer Grund dafür, dass diese Spiele eine Schande sind. Ja, die Wirtschaft hat ja eine Nachhaltigkeitserklärung in vielen Dokumenten bei sich. VW produziert in China. Aktuell hat Tesla jetzt ein Showroom eröffnet. Da ist es auch nicht so weit her. Absolut. Also wir sind schon seit Jahren oder versuchen schon seit Jahren auf den Volkswagen-Konzern einzuwirken, dass er sich aus einer bestimmten Region, nämlich dort, wo die UigurInnen leben und eben Hunderttausende von ihnen in Lager gesteckt wurden oder werden und Frauen zwangssterilisiert werden, Kinder von ihren Familien getrennt werden, also dort, wo der chinesische Staat das betreibt, was man durchaus als Völkermord bezeichnen kann, dem geht es ja wirklich darum, dass dort weniger Uiguren leben als vorher. Dort hat VW, ich glaube im Jahr 2012, ein Werk eingerichtet. Warum? Es war anscheinend die Bedingung der chinesischen Regierung, auf dem chinesischen Gesamtmarkt weiter expandieren zu können. Und das heißt, VW produziert in einem Werk Autos, das liegt in einer Region, in der die chinesische Regierung eben mit brutalsten Mitteln und größter Grausamkeit die uigurische Bevölkerung bekämpft. Und VW versucht genau wie andere Unternehmen dieses Thema auszusitzen. VW fürchtet wahrscheinlich den Druck der kommunistischen Partei, wenn es sich zurückziehen sollte. Aber auch VW hat ja auf seinen Webseiten Absichtserklärungen, haben sie ja gerade angedeutet, wie viele andere Unternehmen, sich zu der Verteidigung und Einhaltung der Menschenrechte bekannt. Aber in einer Region, in der Völkermord betrieben wird, da kann man nicht garantieren, dass die Menschenrechte nicht auch in dem Werk selber mit Füßen getreten werden. Es gibt auch keine unabhängigen Audit-Unternehmen, die dorthin können und sozusagen unbeeinflusst von den Behörden, von den chinesischen Behörden gucken können, ob bestimmte Standards eingehalten werden. Das ist nicht möglich. Deswegen ist unser Punkt, VW muss sich aus dieser Region rausziehen. Und das, was Elon Musk jetzt macht, indem er in dieser Region, in Xinjiang, was von Uigurinnen und Uiguren aus Turkestan genannt wird, ein Showroom öffnet, ist natürlich die totale Verhöhnung aller Fakten, die es über diesen Völkermord gibt. Damit zeigt er, dem sind Menschenrechte genauso egal, wenn es um die Menschenrechte von muslimischen Nationalitäten in China geht. Und das ist eine Riesensauerei und Natürlich sind wir da alle auch als Konsumenten, die möglicherweise überlegen, ob sich Volkswagen oder Tesla kaufen, gefordert, auf diese Unternehmen einzuwirken. Und wir fordern natürlich auch, dass keine Produkte, die in dieser Region hergestellt werden, mehr nach Europa importiert werden können. Also es gibt schon einige Dinge, die man machen kann. Natürlich ist die chinesische Kommunistische Partei sehr mächtig. Die muss man ja gleichbedeutend sehen oder gleichrangig mit der Regierung, beziehungsweise wie ist die Regierung? Diese Partei ist der Staat, hat ja auch über 80 Millionen Mitglieder. Und trotzdem muss man immer wieder Stellung zeigen, Haltung zeigen. Und es gäbe für Unternehmen da viele Dinge, die sie tun können, aber sie weigern sich. Unter anderem wahrscheinlich deswegen, weil der Druck der Konsumenten noch nicht groß genug ist. Und auch nicht der Druck der deutschen Politik. Also Sie rufen mich ja gerade an, ich bin in Niedersachsen. Und in Niedersachsen ist die niedersächsische Staatsregierung Anteilseigner bei Volkswagen. Die könnte auch viel mehr Druck ausüben, aber die niedersächsische Regierung fürchtet sich auch, dass Volkswagen vielleicht Arbeitsplätze verliert, wenn es sich aus dieser Region in Xinjiang rauszieht. Aber es gibt eben Grenzen. Man darf nicht überall ein Unternehmen, ein Werk betreiben. Das geht einfach nicht. Nicht umsonst werden ja auch diese Spiele 2022 mit den Spielen 1936 verglichen. Nicht, weil die chinesische Regierung dasselbe macht wie die Nazis. Das, was die Nazis gemacht haben, war einzigartig mit dem Holocaust und der Ermordung der Jüdinnen und Juden. Aber die chinesische Regierung betreibt trotzdem einen Völkermord. Und darauf müssen auch Unternehmen reagieren, natürlich möglichst kollektiv. Ja, und vor allem, was eben vergleichbar ist mit 1936, die Präsentation als Staat und als Macht bei diesen Olympischen Absolut. Spielen. Die Olympischen Spiele sollen vor allem dem chinesischen Publikum selber zeigen. China ist sozusagen an der Spitze der Weltmächte angekommen. China kann, obwohl es teilweise oder gerade von Menschenrechtsorganisationen massive Kritik an der Menschenrechtsbilanz der Regierung gibt und zu Recht gibt, kann trotzdem eigentlich mehr oder weniger machen, was es will. Und deswegen ist es umso wichtiger oder wäre es umso wichtiger, dass unsere freiheitlich organisierten Gesellschaften, die man natürlich auch für viele Dinge kritisieren kann, aber wo man immerhin die Regierung abwählen kann, wo eine Person nicht lebenslang Staatschef ist, wenn er es will, wo es keine Konzentrationslager gibt, so wie es in diesem Moment in China gibt. Da sollte man etwas tun. Da sollte man sich mit möglichst vielen freiheitlich organisierten Gesellschaften zusammenschließen und zum Beispiel auch bei dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen dafür sorgen, dass es eine Sonderberichterstatterin zur Lage in China gibt. Aber China ist natürlich auch sehr mächtig und einflussreich. Viele Staaten sind wirtschaftlich zunehmend abhängiger von China. Und deswegen muss auch eine Regierung wie die deutsche ihre China-Politik ändern. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sie nicht darauf hingewirkt, dass es eine europäische China-Politik gibt, sondern sie hat ihre eigene wirtschaftsgetriebene Politik betrieben. Was ja auch nachvollziehbar ist, wenn man sich anschaut, dass Deutschland bei Weitem der größte Handelspartner innerhalb der EU von China ist. Aber das kann eben nicht so weitergehen. Denn wenn es so weitergeht, dann werden die Menschen in China noch mehr leiden. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. We'll be right back. Ja, Sie sprechen den Boykott an. Verschiedene Vertreter möchten nicht nach China reisen. Ist, glaube ich, aber nicht ausreichend, um Druck zu erzeugen. Richtig. Also es ist nicht ausreichend, trotzdem wäre es wichtig, wenn innerhalb der Europäischen Union ein großes Staatenbündnis sagt, wir senden keine Repräsentantinnen und DiplomatInnen nach China hin. Aber wir haben auch in Deutschland gesehen, unsere Außenministerin hat gesagt, sie würde nicht hinfahren. Aber das sei kein nicht als politischer Boykott zu interpretieren. Vielmehr würde sich Deutschland auch bemühen, auch auf EU-Ebene einen Konsens herzustellen. Aber soweit ich das gehört habe, hat sich auch schon die französische Regierung geäußert. Sie wird DiplomatInnen dorthin schicken. So ist es einfach. Es wäre sehr wichtig, dass Europa sich da in solchen Fragen geeinter zeigt, weil das auch mehr Eindruck auf die chinesische Regierung machen würde. Man kann von außen nicht sehr viele, aber doch ein paar Dinge tun, um die Menschenrechtslage in China zu verbessern. Man hat das gesehen anhand der Existenz der Lager. Ohne die Berichte von ausländischen Regierungen, von Medien, von Menschenrechtsorganisationen hätte die chinesische Regierung nie zugegeben, dass es in der Region im Nordwesten, wo die Uiguren leben, Lager gibt. Sie musste das dann irgendwann zugeben. Sie hat diese Lager anders deklariert und als Ausbildungszentren bezeichnet. Aber wie gesagt, wenn man nicht öffentlich auf einem möglichst großen Podium, wie zum Beispiel dem Menschenrechtsrat oder auch im Zuge der Olympischen Spiele, von massiven Menschenrechtsverbrechen spricht, dann setzt man die chinesische Regierung gar nicht unter Druck und die funktioniert nur mit Druck. Und natürlich perspektivisch muss eben Deutschland auch daran arbeiten, gemeinsam mit anderen Staaten auf allen möglichen Ebenen mehr Druck zu erzeugen. Und eben auch seinen eigenen Wirtschaftsvertretern weniger Mitspracherecht in der Außenpolitik zu geben. Ja, bei den Reisen nach China waren ja auch immer Wirtschaftsvertreter dabei. Ja, es hieß dann auch immer, dass die Menschenrechtslage zwar nicht öffentlich, aber ja in vertraulichen Gesprächen doch angesprochen wurde und man könnte das nicht so öffentlich machen, weil die chinesische Seite dann ihr Gesicht verlieren würde. Wie schätzen Sie das ein? Alle Leute, die sowas sagen, haben das übernommen, was ihnen die chinesische Regierung vorgebetet hat. Nämlich diese scheinbar kulturelle Stereotyp. Man könne nicht, man solle nicht jemand anders das Gesicht verlieren lassen, den man ihn öffentlich kritisiert. Das sagt die kommunistische chinesische Partei, damit es eben keine öffentlich geäußerte Kritik gibt. Und was die chinesische Regierung hinter verschlossenen Türen macht, das wissen wir. Sie foltert massenweise Menschen. Sie sorgt dafür, dass Frauen unfruchtbar werden. Sie sorgt dafür, dass tibetische Mönche sterben. Das ist das, was die chinesische Regierung hinter verschlossenen Türen macht. Deswegen ist es wichtig, und es hat sich auch in den letzten Jahren immer gezeigt, dort, wo es öffentlichen, auch über die Medien gestreuten Druck gab, wo Regierungen sich zusammengeschlossen haben und öffentlich, zum Beispiel beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen oder bei den Vereinten Nationen in New York, die Menschenrechtslage in China kritisiert haben. Das hat Druck aufgebaut. Hinter verschlossenen Türen erreicht man möglicherweise, dass einzelne Personen etwas besser behandelt werden. Aber man ändert nichts an den Strukturen. An den Strukturen verändert man nur etwas, wenn man es bei jeder Gelegenheit öffentlich anspricht. Das ist das, was China fürchtet. Wenn ich von China rede, meine ich natürlich die Kommunistische Partei und nicht die Menschen, die in China leben, sondern die chinesische Kommunistische Partei. Das heißt, dieses Stereotyp, ja, man dürfe die nicht das Gesicht verlieren lassen, das ist genau das, was die Leute, die selber überhaupt keine Ahnung von China haben, sich haben vorbeten lassen und übernommen haben. Und alle Wirtschaftsvertreter, die so argumentieren, denen ist nicht daran gelegen, die Menschenrechtslage in China zu verbessern. Denen geht es vor allen Dingen darum, ihre Handels- oder ihre Produkte besser nach China absetzen zu können. Was ich aus deren Sicht auch verstehen kann, aber ich arbeite nun mal für eine Menschenrechtsorganisation und wir haben regelmäßig Kontakt mit Opfern der chinesischen Regierung. Und wenn man sich deren Geschichten anhört, dann weiß man, es kann einfach nicht so weitergehen. Ja, relativ viel Druck wurde ja bei der Tennisspielerin Peng Shuai ausgeübt. Da ging es dann auch vom Verband aus. Aber ja, da hat sich Thomas Bach dann auch mal wieder in Szene gesetzt. Genau, er wurde zum Teil einer Inszenierung oder hat sich selber zum Teil eine Inszenierung werden lassen, wo er angeblich ein Video Videogespräch irgendwie, worüber genau gesprochen wurde, ob Peng Shuai in diesem Moment in Freiheit ist. Wir müssen davon ausgehen, sie ist weiterhin Gefangene des Staates. Es wurden ein paar Videos auch danach produziert, die sie angeblich in Freiheit zeigen, aber wir wissen ja auch, dass der Chef der Frauentenniswelt des Tennisweltverbandes, dass der versucht hat, auch danach noch Kontakt mit ihr aufzunehmen, es hat nicht geklappt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, sie ist weiterhin Gefangene des Staates. Und Thomas Bach hat, glaube ich, Angst gehabt, dass vor den Olympischen Winterspielen es eine zu große Diskussion über die Unfreiheit von Menschen wie Peng Shuai gibt. Und deswegen hat er versucht, so zu tun, als ja, wir haben ja gesprochen und ich werde sie zum Essen einladen und dann ist alles gut. Er versucht alles, aber auch wirklich alles, dass Medien, Menschen in demokratisch verfassten Staaten, Politikerinnen und Politiker glauben, in China gäbe es letztendlich keine Probleme. Und das dürfen wir alle ihm nicht durchgehen lassen. Thank you. Ja, das war Habiba mit dem Song You Think I'm Lucky. Ja, übrigens, alle Musik, die ich heute spiele, stammt von chinesischen Künstlern vom Label Chinabot, released auf Bandcamp.com. Dazu hören in der Sendung Pressing auf 89,6 oder 105,4 MHz in der Erstausstrahlung am 1. Februar mit dem Schwerpunktthema Olympische Winterspiele in China mit Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ja, noch ein Nachwort zu Thomas Bach, Vorsitzender des Internationalen Olympischen Komitees. Ja, wie eng inzwischen die Beziehungen zwischen Thomas Bach und dem Parteichef Xi Jinping sind, zeigt, dass Thomas Bach 10 Tage vor Beginn der Winterspiele als erster ausländischer Gast seit nun fast 2 Jahren offiziell von Xi Jinping empfangen wurde. Ja, und weiter geht's mit Hanno Schädler. Ja, jetzt haben wir schon viel über innerchinesische Probleme gesprochen. Ja, da muss man aber auch weltweit sehen, die Arbeit der Konfuzius-Institute, die ja auch die Politik von China bzw. von der Kommunistischen Partei in die Welt hinaustragen. Richtig. Also auch in Deutschland gibt es, ich weiß jetzt gerade nicht die aktuelle Zahl, ob es 16, 17 oder 18 Institute sind. Die Konfuzius-Institute sind hierzulande an Universitäten meistens angebunden und profitieren von der guten Reputation deutscher Universitäten. Und was man in einem Konfuzius-Institut nicht lernen wird, ist zum Beispiel die Unfreiheit der Menschen in Tibet, die Bedrohung des demokratisch verfassten Taiwan. Man darf auch nicht sprechen über das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, dem sogenannten Tiananmen 1989. Es gibt also mehrere Themen, die in diesen Konfuzius-Instituten in den meisten Fällen tabu sind. Und deswegen fordern wir gemeinsam mit anderen Organisationen nicht unbedingt, dass die geschlossen werden, aber dass die nicht mehr an Universitäten angekoppelt sind. Denn die Konfuzius-Institute werden halt in vielen Fällen mit deutschen Steuergeldern teilfinanziert. Und die Unterstützung mit deutschen Steuergeldern, die muss aufhören. Also es geht mir nicht primär darum, dass die verboten werden, sondern dass die nicht mehr an deutsche Universitäten angesiedelt sind. Denn die chinesische Regierung ist eine der größten Feinde der Wissenschaftsfreiheit weltweit, hat viele Wissenschaftler im eigenen Land in den Knast gesteckt. Viele Wissenschaftler bekommen regelmäßig Besuch von der Staatssicherheit. Und das darf man nicht unterstützen, indem man hierzulande unsere Freiheit aufgibt und mit Institutionen, die diesen Staat repräsentieren, direkt an Universitäten zusammenarbeitet. Es ist wichtig, dass es eine größere China-Kompetenz in Deutschland gibt. Deswegen sind wir dafür, dass die deutsche Regierung bzw. auch die Länder, Bildung ist ja Ländersache, mehr Geld für China-Kompetenz in die Hand nehmen, aber nicht mehr diejenigen finanzieren, die letztendlich die Kommunistische Partei repräsentieren. Ja, welche Alternativen wird es da geben? Naja, man könnte zum Beispiel Kooperation mit der taiwanesischen Bildungsbehörde machen. Man könnte seitens Deutschland, also man könnte ja auch, es ist ja mal wichtig für die Vermittlung von Sprache und Kultur, dass man auch die Leute, die die Sprache selber als Muttersprache sprechen, nach Deutschland holt, damit sie etwas erzählen über die sehr, sehr interessante und reichhaltige chinesische Kultur und Geschichte. Aber die dürfen eben nicht von der Kommunistischen Partei in Peking gesteuert werden, sondern die müssen die Werte vertreten, die auch bei uns hochgehalten werden, nämlich Freiheit, Meinungsfreiheit, ein offener Blick auf die Geschichte. Also wenn Sie sich zum Beispiel ein Goethe-Institut, mit dem sich ja die Konfuzius-Institute vergleichen, anschauen, in Goethe-Instituten weltweit gibt es immer wieder Veranstaltungen über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Sie werden in Konfuzius-Instituten keine Informationsveranstaltungen über die Verbrechen der Kommunistischen Partei hören. Und das ist eben der fundamentale Unterschied. Das heißt, Kooperation mit Institutionen, zum Beispiel in Taiwan, oder auch Kooperationen mit hierzulande lebenden Dissidentinnen und Dissidenten, die damals aus China flüchten mussten, zum Beispiel nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989. Es gibt genug Menschen, die man in die Kulturarbeit hier einbinden könnte. Und es gibt genug Institutionen, die eben nicht abhängig sind von der Kommunistischen Partei, weil sie nicht direkt aus Peking gesteuert werden. Und mit denen muss man zusammenarbeiten. Und es ist super, wenn viele, viele Menschen in Deutschland Chinesisch lernen, werden viele Menschen in Deutschland etwas über chinesische Kultur und Geschichte hören, aber nichts nach dem Gusto der kommunistischen Partei. Ja, in Ihrer Gesellschaft, Gesellschaft für bedrohte Völker, wie kann die in China agieren? Also in China selber agieren können wir nicht. Wir können auch nicht nach China rein, da würden wir gar kein Visum bekommen. Was wir tun, wir arbeiten sehr eng zusammen mit Menschen, die aus China flüchten mussten. Also Tibeter, Uiguren, aber auch chinesische. Wir haben sehr engen Kontakt mit einer chinesischen Schriftstellerin, die seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland ist. Wir versuchen in Kooperation mit diesen Institutionen, aber auch in Kooperation zum Beispiel mit der tibetischen Exilregierung, die im indischen Dharamsala residiert, immer wieder über die Lage in China zu informieren. Wenn ich jetzt selber aber wir können natürlich nicht so viel sagen darüber, was unsere Quellen sind, weil die chinesische Staatssicherheit ein großes Interesse hat, dass Organisationen wie unsere diese Informationen nicht mehr bekommen. Das heißt, wir arbeiten eng mit Angehörigen der noch in China lebenden Verfolgten zusammen, stimmen mit denen Veranstaltungen ab, organisieren Veranstaltungen. Zum Beispiel hatten wir vor 2 Monaten eine Veranstaltung mit 2 Frauen, die in den chinesischen Umerziehungslagern in Xinjiang, Ost-Turkestan waren. Wir versuchen, die breitere Öffentlichkeit, die Politik, die Medien darüber zu informieren, was in China passiert und was aus unserer Sicht und Sicht der Betroffenen getan werden müsste. Sie müssen sich vorstellen, zum Beispiel in München lebt eine sehr große uigurische Gemeinschaft, sind ungefähr 800 Menschen. Und die meisten von denen haben Angehörige, die in China verschwunden sind und sie haben seit Jahren keinen Kontakt gehabt. Und unsere Aufgabe ist es dann eben auch hierzulande, Politik und Öffentlichkeit ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, Deutschland und natürlich auch die Europäische Union und in der Europäischen Union muss sich viel stärker und bei viel mehr Gelegenheiten dafür einsetzen, dass diese Menschen freikommen. Das ist das Mindeste, was man tun kann, und das machen wir. We'll be right back. das Europäische Parlament angesprochen. Da kommen eigentlich öfters mal Hinweise, wie man sich gegenüber China verhalten sollte. Ist der Kontakt von Ihnen dorthin besser als zu nationalen Regierungen? Sie meinen von uns ins Europäische Parlament? Das würde ich jetzt gar nicht, da könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist, aber wir planen in den nächsten Monaten gemeinsam mit einem Europaabgeordneten der Grünen und uigurischen Organisationen eine Konferenz in Berlin zur Lage der Uiguren. Das heißt, auch im Europäischen Parlament gibt es Politikerinnen und Politiker, die wissen, wie schlimm die Lage in China sind und die sich sehr dafür einsetzen, dass auch die Staatschefs der Europäischen Union etwas weniger oder nicht nur auf die Wirtschaftsbeziehung gucken, sondern auch sich für die Verbesserung der Menschenrechtslage einsetzen. Das Europäische Parlament hat vor 2 Jahren einem uigurischen Dissidenten beziehungsweise einem Aktivisten und Wirtschaftsprofessor, der heißt Ilham Tohti, der wurde 2014 unter dem absurden Vorwurf des Separatismus zu lebenslanger Haft verurteilt. Ilham Tohti hat 2019 den Sacharow-Preis, das ist der Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments, bekommen. Er konnte ihn natürlich nicht entgegennehmen, weil er in China im Gefängnis ist, aber seine Tochter Jawar Ilham, die es noch rechtzeitig geschafft hat, in die USA zu fliegen, hat ihn entgegengenommen. Und mir hat im letzten Jahr ein Politiker erzählt, der ist ebenfalls Mitglied des Europäischen Parlaments, dass er sich für die Uiguren einsetzt, seitdem er diese Person, nämlich Jawar Ilham, also die Tochter des in China inhaftierten Ilham Tohti, persönlich kennengelernt hat. Diese persönlichen Begegnungen beeindrucken und beeinflussen auch Politikerinnen und Politiker. Deswegen muss man immer wieder dafür sorgen, dass die möglichst direkt, und da können wir eben teilweise helfen, mit Betroffenen zusammenkommen und sich von ihnen über das, was sie erlebt haben und was ihre Gemeinschaft erlebt, informieren zu lassen. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie selber aktiv werden. Es gibt im Europäischen Parlament also auch sozusagen parteiübergreifend mehrere Personen, die sehr aktiv sind in dieser Frage der Menschenrechte China und die sich zum Beispiel auch dafür eingesetzt haben, dass das Investitionsabkommen, das auch die deutsche Regierung im Jahr Ende 2020 sehr stark vorangetrieben hatte, zwischen der Europäischen Union und China, dass es eingefroren wird. Warum? Wegen der schlechten Menschenrechtslage. Und das ist sehr wichtig. Das sind Symbole oder Zeichen, die auch die chinesische Regierung versteht und die auch Eindruck machen. Und von dieser Art von Zeichen muss es in Zukunft noch mehr geben. Und Sportverbände, wie reagieren die? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also der Deutsche Olympische Sportbund, mit dem hatten wir auch Gespräche und die hören sich durchaus an, was Organisationen wie unsere, aber auch andere Organisationen wie Human Rights Watch oder Reporter ohne Grenzen zu sagen haben. Es ist teilweise so ein bisschen so aus meiner Wahrnehmung, ich hoffe, das ändert sich noch, dass teilweise verschiedene Akteure in diesem Olympiakontext so aufeinander verweisen und sagen, dass der andere Akteur jeweils für öffentliche Stellungnahmen zuständig sei. Also zum Beispiel sagt der Allianz-Konzern oder würde der Allianz-Konzern, ich nehme an, wahrscheinlich darauf verweisen, dass er ja nicht kommentiert die Menschenrechtslage in dem jeweiligen Land, in dem Olympische Spiele ausgetragen werden. Das sei eine Aufgabe des IOC. Das IOC sagt, wir sind dafür nicht zuständig. Das können wir gar nicht leisten. Und es geht eben darum, dass dieses Kartell des Schweigens aufgebrochen wird, dadurch, dass zum Beispiel auch Politikerinnen und Politiker sagen, wir können unter diesen Umständen nicht mehr auf jeden Fall Sportlerinnen und Sportler in so ein Land schicken, wo solche Verbrechen begangen werden. Das geht einfach nicht mehr. Das heißt, für uns ist auch die Frage, die zukünftige Frage, soll man bestimmte Veranstaltungen komplett boykottieren? Mir ist bewusst, dass Sportlerinnen und Sportler sich 4 Jahre ihres Lebens intensiv auf diese eine Veranstaltung vorbereiten. Aber was ist wichtiger? Das Schicksal von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern, die eben dann möglicherweise nicht an Olympischen Spielen teilnehmen können, weil der Staat sagt, wir können das nicht unterstützen, das geht nicht, das ist zu schlimm. Und demgegenüber steht eben das Schicksal von Hunderttausenden Menschen und Familien, die auseinandergerissen werden, die in Lager kommen, die gefoltert werden, die nicht immer nur physisch, aber auf jeden Fall psychisch ausgelöscht werden. Und für uns wiegt das Schicksal von denen, die Opfer von massenhaften Verbrechen werden, schwerer als das Schicksal von einzelnen Sportlerinnen und Sportlern, die dann möglicherweise an so einer Veranstaltung nicht teilnehmen können. Ich kann total verstehen, wenn sollte das jetzt eine Sportlerin oder Sportler hören, dass die das ganz anders sieht. Nein, ich will an dieser Sache teilnehmen. Aber es ist eben so, solange sich die verschiedenen Akteure die Verantwortung zuschanzen und sagen, nein, nein, dafür bin ich nicht zuständig, dafür ist jemand anders zuständig. Solange wird sich an diesem System und der Vergabe von Olympischen Spielen nichts ändern. Das heißt, alle müssen aufwachen, alle müssen ihre Stimme finden, Sponsoren, Sportlerinnen und Sportler, wenn möglich, aber natürlich noch wichtiger die Sportverbände. Der Deutsche Olympische Sportbund hat ja auch einen neuen Präsidenten seit ein oder zwei Monaten und wir hoffen natürlich, dass er sich auch im Kontext der Olympischen Winterspiele dezidiert und explizit zur Menschenrechtslage in China äußern wird und nicht nur eventuell Sportler ja, unterstützt, wenn sie es nötig haben. Natürlich ist es auch wichtig. Und es wäre ein tolles Signal, wenn eine Sportlerin oder ein Sportler sich für Menschenrechte, für Tibeter und Uiguren und so aussprechen würde. Aber es ist natürlich auch schwierig, das von einzelnen Athletinnen und Athleten zu verlangen. Deswegen müssen ihnen die Sportverbände und damit auch die Politik, die diese Sportverbände finanziert. Wir wissen ja auch, es gibt in Deutschland einen Sportausschuss im Deutschen Bundestag. Die wollen auch Medaillen sehen. Aber auch die müssen ihre Prioritäten verändern. Das heißt, alle Akteure müssen mehr tun, als sie bis jetzt getan haben. Ja, kritische Stimmen von Sportlerinnen wird es bei den Olympischen Winterspielen in Peking wohl eher nicht geben. Auch wenn viele Sportler die Situation in China eventuell missbilligen. Denn zu ausgefeilt und restriktiv sind die Überwachungs- und Sanktionsmethoden der chinesischen Regierung. Das renommierte Institut Citizen Lab der Universität Toronto, die bereits seit über 20 Jahren die Themen Datensicherheit und Cybersecurity bearbeiten, hat sich die chinesische Corona-Warn-App genauer angesehen und erhebliche Mängel festgestellt. Die Verschlüsselung der Nutzerstimmen und des Datentransfers sei inadäquat und eine Textdatei entdeckt, die, würde sie aktiviert werden, bestimmte Textinhalte, etwa mit Bezug auf Tibet oder die Uiguren in Xinjiang, zensieren könnte. Daher haben verschiedene nationale olympische Komitees ihren Sportlern geraten oder gar, wie die Niederlande, angewiesen, ihre privaten Telefone zu Hause zu lassen. Der Deutsche Olympische Sportbund dagegen empfiehlt den Sportlern, die App auf das private Handy zu laden. Denn das IOC selbst hat zwei Sicherheitsfirmen mit einer Überprüfung der App beauftragt und diese hätten seltsamerweise keine kritischen Schwachstellen entdeckt. Auch die Äußerungen des chinesischen Olympiaorganisators Yang Shu, stellvertretender Direktor für internationale Beziehungen im Organisationskomitee, lassen sich durchaus als Drohung lesen. Jedes Verhalten oder jede Aussage, die den olympischen Geist widersprechen, unterliegen einer bestimmten Bestrafung. Vor allem, wenn sie gegen chinesische Gesetze und Regeln verstoßen. Dabei ist zu beachten, dass die chinesischen Gesetze sehr vage sind, was Gesetzesverstöße durch freie Meinungsäußerung angeht, sagte etwa Yaquia Wang, China-Forscherin bei Human Rights Watch. Laut ihrer Einschätzung gibt es alle möglichen Straftatbestände, unter die man friedliche, aber kritische Kommentare subsumieren kann. Und was relativ eindeutig ist, ist die Verurteilungsrate. Die liegt in China nämlich bei 99%. Die Sportlervertretung Global Athlete prangert daher an, dass es vom Internationalen Olympischen Komitee keinerlei explizite Sicherheitsgarantien gebe. Ja, gibt es eigentlich bekannte Sportler aus den bedrohten Völkern in China? Ja, sehr gute Frage. Es gab, ja, also mir sind keine WintersportlerInnen bekannt, aber es gab zum Beispiel einen uigurischen Fußballer, der auch in einem Lager gelandet ist. Von tibetischen Sportlern weiß ich nichts. Ich bin sicher, dass es auch unter den Gruppen TibeterInnen, Mongolen, Uiguren Sportler, Wintersportler gibt, aber es ist eben auch so, dass in einem System wie China oder wie das die chinesische Regierung errichtet hat, viele Informationen über viele Menschen gar nicht erst nach außen getragen werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Kader der chinesischen Mannschaft zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil aus Mitgliedern der Han-Mehrheit besteht. Und ja, ich kann nur hoffen, dass sich auch der Deutsche Olympische Sportbund, auch das IOC intensiv darum bemühen, mehr zu erfahren darüber, ob es Sportlerinnen und Sportler aus den genannten Gruppen gibt und wenn ja, wie es denen ergangen ist. Man muss davon ausgehen, dass auch Sportlerinnen und Sportler genauso wie Bauern, genauso wie Poetinnen, wie Autorinnen, wie WissenschaftlerInnen in Umerziehungslagern sind. Ja, die Olympischen Spiele in China werden dann auch bald wieder Geschichte sein, je nachdem, wie die Darstellung funktioniert. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen bei der Vergabepraxis? Also ich würde mir bei der Vergabe wünschen, dass Menschenrechte, die Einhaltung von Menschenrechten eine größere Rolle spielt. Und ich nehme an, dass Thomas Bach, der IOC-Präsident, auch direkt nach Ende der Olympischen Winterspiele sagen wird, ja, wir haben jetzt neue Vergabekriterien. Es ist tatsächlich so, 2015 hat er, nachdem bekannt wurde, dass China die Olympischen Winterspiele 2022 ausrichten will, in mehreren Zeitungsartikeln, er hat ja auch eine sehr große Medienabteilung, verlauten lassen, nach den Olympischen Winterspielen 2022 haben wir andere Vergabekriterien. Und das ist auch so, nur das bringt jetzt den Menschen, die in diesem Moment in China in Lagern sind, nichts. Und deswegen zeigt es einfach den Opportunismus und die Scheinheiligkeit von Thomas Bach, dass er 2015 bereits verkündet hat, ja, ab 2022 beziehungsweise nach den Winterspielen in China wird es anders aussehen. Und das wird er auch groß, ich nehme an, seine PR-Abteilung bereitet sich schon darauf vor, zu zeigen, ja, ab jetzt ist alles anders. Das Problem ist einfach, dass in diesem Moment und bereits seit Jahren in China Menschenrechte massiv verletzt werden. Und jetzt die Gelegenheit ist zu zeigen, wofür man steht und nicht erst danach. Ja, besten Dank, Hanno Schädler. Und ja, noch alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank für die Gelegenheit zu sprechen. Ja, das war die vorproduzierte Februarsendung von Pressing in der Erstausstrahlung am 1.2. zu den Olympischen Spielen und der Menschenrechtslage in China. Ihr hört die Sendung auf Bermudafunk über die Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz, über die örtlichen Kabelfrequenzen, zum Beispiel im Rhein-Neckar-Raum 107,45 oder über den Livestream, zum Beispiel auf der Homepage des Bermudafunk www.bermudafunk.org. Dort ist die Sendung auch 7 Tage nach Ausstrahlung in der Mediathek noch nachzuhören und die Playlist einzusehen. Wahrscheinlich zeitlich unbegrenzt gibt es alle selbstproduzierten Sendungen von Pressing auf dem Portal www.pressing.blogsport.eu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet am ersten Dienstag im März wieder Pressing ein. Termin ist dann der 1.3. 20 Uhr. Bis dahin, bleibt negativ und gesund. Tschüss.